Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, schönen guten Abend, schönen guten Morgen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine neue Woche, ihr seid da, ich freue mich. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, heute Nacht, egal über welches Thema, dann ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer wie immer, kostenfrei wie immer für euch, 0800 5678 111. Erster Anrufer heute Nacht ist Daniel und Daniel ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Domian. Guten Morgen, lieber Daniel. Ich muss mit einem schlechten Thema anfangen. Ach. Ja. Was wird es sein? Dieter Bohlen und sein beschissenes Buch. Ja, ist das ein schlechtes Thema? Es ist ein ganz schlechtes Thema. Hast du denn dieses Buch gelesen? Nein, natürlich nicht. Natürlich. Ich würde Geld dafür nicht ausgeben. Da würde ich mich genieren. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Tu es nicht. Aber man hört ja so viel über das Buch. Ja, man kann sich dem nicht entziehen. Überall, auch in NTV haben sie auch was drüber gebracht. Also da Frankfurter Buchmesse und so. Ich finde das echt peinlich. Der hat ja einen Riesenerfolg auf der Frankfurter Buchmesse gehabt. Ja, ich verstehe das nicht. Also ich bin da echt sprachlos. Warum ist das so? Wieso magst du Dieter Bohlen nicht? Also ich kann nicht über den Menschen privat berichten, ja. Aber über die öffentliche Person und die finde ich so widerlich. Was gefällt dir an ihm nicht? Ja, das ist alles Show. Das ist alles Show. Warum meinst du, dass es Show ist? Vor 10 Jahren zum Beispiel, denke ich, hat er nicht so rumgeprollt, wie er es heute macht. Und er hat einfach gemerkt, die Leute, die stehen drauf. Ja. Oder man könnte sagen, vor 10 Jahren hat er sich das noch nicht getraut. Heute hat er nichts mehr zu verlieren, weil er seine Millionen im Sack hat. Und er irre erfolgreich ist und er sagt, vielleicht rutscht mir doch ein Puckler unter. Ich sag so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, ich denke, der ist mediengeil. Der will seinen Namen überall lesen, in jeder schlechten Zeitung. Also die Bild-Zeitung ist für mich der letzte Dreck. Und da steht ja so viel, glaube ich, über den Titelseiten voll und so. Mhm. Damit der sein Buch verkaufen kann, das sind ja die Bild-Zeitungsleser, die das ganze Scheißbuch kaufen. Ja, nicht nur. Größtenteils. Ja, weiß man nicht. Ich denke schon, größtenteils, weil die sind ja alle so verrückt. Und das war genauso wie damals. Ich erinnere mich noch, als die populär wurden mit Modern Talking. Ne, You're My Heart, You're My Soul. Da warst du noch im Kindergarten. Ja. Ne? ich weiß, alle Leute fanden das schrecklich und jeder hat sich drüber ereifert, aber sie haben irrsinnig viel Platten verkauft und die Leute müssen ja nur irgendwo herkommen, ne, die diese Platten kaufen. Keiner will es dann gewesen sein und also ich habe ihn vorige Woche bei Kerner gesehen in der Show und ich bin immer so hin und her gerissen. Teilweise denke ich so wie du. Und teilweise denke ich mir, irgendwie ist er ja auch authentisch. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Masche. Also weißt du? Die Leute, die den im Fernsehen sehen und der sagt zum Beispiel, ein Ralf Siegel ist scheiße. Das finden die toll. Die sagen sich, Mensch, der sagt, was er denkt und das ist ja echt ein Toller. Der ist ja so ehrlich und die anderen Prominenten, die würden das nicht sagen und die sind so falsch. Das ist nur eine Masche, glaube ich. Vielleicht. Vielleicht, ja. Und er tut ja auch manchmal so ein bisschen dümmlich. Man muss ja zugeben, er hat ja studiert, das muss man ihm ja auch zugestehen. Immerhin. Ich glaube übrigens nicht, dass der dumm oder dümmlich ist. Dumm ist er nicht. Auf keinen Fall. Er hat viel Geld gemacht. Er hat ja aus Scheiße Geld gemacht. Ja. Aus Scheiße Gold gemacht. Muss man ja auch zugestehen. Naja, es ist aber schon ein Talent. Also auf seinem Level, sage ich mal so, ist er wirklich ein Talent. Auf jeden Fall, ja? Das muss man sagen. Also und You Are My Heart, You Are My Soul finde ich auch ein sehr nettes Lied. Ja, es ist lustig, ne? Ja, sehr nett. Ein schöner Pop. Ein schöner Pop-Song. Schöner Pop, ja, es ist lustig. Mich wundert nur, wenn du so, dass du da so emotional engagiert bist. Ja, ich muss das so sagen, mit der Frankfurter Buchmesse verbinde ich andere Sachen. Ich habe im Internet mal gelesen, dass vor 35 Jahren ungefähr, Hans-Erich Nossack ist ein Hamburger Schriftsteller, sein Buch wurde dort zerrissen. Ja. Und zu Unrecht, muss ich sagen. Ja. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel jemanden wie Dieter Bohlen sehe, der da gefeiert wird, dann aber Daniel, die Kotze hoch. Das ist ja normal, dass auf der Buchmesse nicht nur hochgradige Literatur angeboten wird, nein, sondern alles Mögliche. Ne? Halt auch ganz, ganz normale Gebrauchs- und Verbrauchsliteratur. Richtig, aber das wurde ja früher gar nicht so beachtet. Und weißt du, was das Absurde ist? Dass durch dieses Gespräch, ne, und durch deinen Anruf, noch wieder mehr Werbung für das Buch von Dieter Bohlen gemacht. Nee, eben nicht. Ich möchte auch deine Zuhörer aufrufen, dieses Buch bitte nicht zu kaufen. Was meinst du, wie viele jetzt denken, Mensch, das muss ja doch ein interessantes Ding sein, kaufe ich mir doch mal, um mir ein eigenes Bild zu machen. Das stimmt. Ja. Das war vielleicht doch nicht so gut, aber naja, ich kann es nicht mehr ändern, aber es sind doch auch wirklich... Also du bist kein Freund von Dieter Bohlen, das habe ich ja schon gemerkt. Bist du denn ein Freund von Verona Feldbusch? Also sie ist eine attraktive Frau. Absolut. Auf jeden Fall. Glaubst du ihr, was sie so sagt in der Öffentlichkeit? kann ich nicht so richtig beurteilen. Also ich denke, sie ist eine sehr kluge Frau, ja, die halt auch ein bisschen... Und wir haben hier ihre Klugheit wirklich alle live miterleben können, bei dem grandiosen Disput zwischen ihr und Alice Schwarzer. Ach ja, stimmt. Und ich habe jubilierend vor dem Fernseher gesessen. Endlich hat Alice Schwarzer mal einen auf den Deckel bekommen. Doch, 20 Jahren hat die nie so einen reingefahren gekriegt im Fernsehen wie von Verona Feldbusch. Und das fand ich grandios. Da hast du recht. Ich würde noch gerne was kurz zu Dieter Bohlen sagen. Bitte. Was mich auch noch so aufgeregt hat, dass er auch mit der Bild-Zeitung so zusammenarbeitet. Mhm. Weil ich finde, die Bild-Zeitung, also hat jetzt damit nichts zu tun, ich würde es nochmal gerne hier sagen. Schimpf mir nicht so viel auf die Bild-Zeitung. Das Nein, ist auch okay. Doch, das möchte ich, aber die haben Rudi Dutschke ja auch auf einen gewissen Format hart auszusprechen. Ja. Also gut. Ich finde schon, dass diese Boulevard-Zeitungen, es gibt ja nicht nur die Bild-Zeitung, dass die schon auch ordentliche Sachen machen. Und ich möchte die nicht so im Bausch und Bogen... Ja, was machen die denn für ordentliche Sachen? Also aber jetzt kommen wir auf zu einem ganz anderen Thema. Ja gut, aber es ist eine freie Sendung heute. Ja. Na gut. Ah ja, du, wir haben jetzt über Dieter Bohlen geredet. Genau. Daniel, wir haben alle gemerkt, dass du kein großer Fan bist. Nein, aber wirst du dir das Buch kaufen, drumher an? Was? Kaufst du dir das Buch, oder? Nein. Gut, nein. Gott sei Dank. Da bist du schon mal froh, ne? Auf jeden Fall, wenigstens einer. Es sei denn, Dieter Bohlen kommt mal als Gast hier zu mir in die Sendung. Dann muss ich es vorher lesen, dann muss ich mir kaufen. Ja, gut, hoffentlich nicht. Daniel, danke für deinen Anruf. Ciao. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110, freie Themennacht heute. Morgen haben wir ein festes Thema, morgen heißt das Thema, ich habe große Schuld. Und da möchte ich mit Leuten reden, die von sich aus sagen, ich habe das und das gemacht und habe dadurch eine große Schuld auf mich geladen und weiß überhaupt gar nicht mehr, wie ich die loskriegen soll. Elfi, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Elfi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Pornografie. Was ist dein Thema? Das ist mein Thema. Nee, ich hab's nicht verstanden. Pornografie. Ach, Pornografie. Ja, genau. Habe ich nicht so verstanden. Ja, folgendes. Ich bin 7 Jahre verheiratet, habe eigentlich so einen lieben Mann. Ja. Aber er hat Vorliebe gerade Pornohefte, Pornofilme. Mhm. Ja, und das mich stößt es ab. Bist du ihm da auf die Schliche gekommen? Hat er das erst heimlich gemacht und hast das irgendwie entdeckt oder wie war das? So, wo wir uns kennengelernt haben, da habe ich bei ihm in Wohnung gesehen, dass da überall Heftle und so. Aber ich habe gedacht, die Junggeselle, gut, die brauchen es halt. Und pflegt sich, wenn wir mal zusammen sind. Aber es war nicht so. Das heißt also, die ganzen 7 Jahre der Ehe hat er neben dir auch noch seine pornografischen Gelüste. Genau. Und genau. Guckt sich Videos an und Heftchen und so etwas. Also jetzt nicht mehr, weil ich habe es ihm verboten, gerade im Haus möchte ich es nicht haben. Ach so. Weil ich auch einen Sohn habe, der ist jetzt 15 und ich will es nicht. Also hat er das denn so die erste Zeit während eurer Ehe heimlich gemacht? Oder ist er da ganz offen mit umgegangen und hat sich da so eine Pornokassette reingeworfen? Nein, da hat er es heimlich gemacht. Also wo wir zusammengezogen sind, hat er es heimlich gemacht. Ja. Er hat auch so einen Schrank gehabt, wo er seine Videos hatte und mir immer gesagt hat, da sind Horrorfilme und so. Mhm. Bis ich mal Schlüssel gefunden habe und habe es mir mal anguckt. Und ach so. Also ich war geschockt. Glaube ich. Vor allen Dingen, ja, es ist sowas von Hintergehen, ne? Ja, eben. Und dennoch frage ich, nehmen wir mal an, er würde damit offen umgehen. Könnte man nicht auch den Standpunkt haben und sagen, okay, komm, lass er sich die Sachen angucken, er kann sich den Appetit da holen und gegessen wird dann, wenn er bei mir ist. Das ich geht nicht. Ich fühle mich dann benutzt. Mhm. Weil, nee. Mhm. Mir tut's weh und ich fühle mich benutzt. Ja. Weil ich denke dann, mit Kopf ist aber immer anders und ich denke, ja, wenn er mich liebt, reich ich ihm eigentlich. Ja, das ist ein Standpunkt, den ich sehr... respektiere und auch verstehen kann. Und ich kann auch verstehen, wenn du sagst, ich fühle mich da benutzt und auch verletzt dadurch. Ja. Es wäre auch nie ein Thema bei euch gewesen, was ich auch schon so gehört habe, dass Pärchen sich das zusammen angucken. Haben wir probiert, aber dann ging bei mir nichts mehr, weil... Ah ja, die stößt es ab. An. Genau. Mhm. Immerhin, das habt ihr probiert. Ist ja auch schon mal was. Ja. Du hast es nicht einfach so kategorisch abgelehnt, sondern du hast ja dich auch bemüht, dich damit auseinanderzusetzen. Ja. So, jetzt hast du es ihm verboten. Seit wann? Seit 99 so. Ach schon. Ja. Mhm. Und hast du den Eindruck, dass er sich dran hält, oder? Kann ich nicht sagen. Mhm. Wie ist denn euer Sex in der letzten Zeit? Jetzt läuft von mir aus gar nichts mehr. Gar nichts mehr? Mhm. Seit wann? Seit, ja, schon gut, läuft schon was, aber so halt. Nicht der Rede wert. Weil es sein muss, ja, so auf die Art. Hängt das zusammen mit dem Pornoverbot? Also kann man sagen, so seit 3 Jahren oder so, nicht mehr? Oder ist es frischer? Das ist jetzt frischer. Ja. Hm. Ja. Wie kommt das? Hast du keine Lust mehr? Hat er keine Lust mehr? Ich habe keine Lust mehr. Woran liegt das? Durch das Ganze, weil wir haben früher oft drüber gestritten und heftig gestritten. Mhm. Und ich habe halt keine Lust mehr. Mhm. Hat er dir das erklärt, warum er neben dir so scharf darauf ist, sich diese Filme anzugucken? Ganz am Anfang hat er mal gesagt, ja, sei froh, dass ich es habe, na, hast einen spitzen Mann zu Hause und so Sprüche. Mhm. Aber auf das, ich habe gesagt, auf das zeig ich. Mhm. Aber näher hat er das nicht erklärt. So näher nicht. Aber er hat nur mal erzählt, ich glaube, das kommt von denen von zu Hause, die sind aufgeklärt geworden, gerade mit Pornofilmen. Mhm. Mit 16 hat Vater denen Pornofilm in Video reingetan und dann seid ihr aufgeklärt. Mhm. Ja. Also ich kann schon verstehen, dass das dann so bleibend der Eindruck ist bei dir, ich reiche dem nicht aus. Und ich bin für den nicht attraktiv genug. Genau. Der hat im Kopf ganz andere Sachen, nämlich die, die er da im Porno sieht. Und wenn man ihm freie Hand lassen würde, würde der nur sowas machen. Ich wäre nur Beiwerk. Ne? So ein Gefühl kann ich mir bei dir vorstellen. Genau. Mhm. Wenn das alles so schwierig ist jetzt in eurer Ehe, ist denn die Ehe an sich auch belastet? Gibt es viele Spannungen? Habt ihr Streit im Alltag? Doch. Mhm. Doch. Das klingt alles sehr traurig und sehr finster, was du erzählst. Würdest du so weit gehen und sagen, eigentlich liebe ich diesen Mann auch nicht mehr? Ist viel Liebe kaputt gegangen. Mhm. Und das würdest du sagen, hauptsächlich durch diese sexuelle Sache? Ja. Mhm. Weil er da so viel Verletzung ausgeübt hat. Ja, auch das Vertrauen ist nicht mehr da, weil ich habe zeitlang gedacht, der ist davon ab und da habe ich mitgekriegt, dass es nicht so ist, dass es heilig macht. Und das Vertrauen ist nicht mehr da. Nun bist du ja auch keine alte Frau, du bist ja in den besten Jahren mit 45. Ja gut, ist noch ein Problem, ich bin 6 Jahre älter und durch das denke ich, er sucht was Jüngeres. Mhm. Ja, das ist im Prinzip ja auch keine Zeit, 6 Jahre. Finde ich keinen großen Altersunterschied in der Liebesbeziehung. Eigentlich nicht, wenn alles eigentlich stimmig wäre. Aber in dem Moment, ich fühle mich halt so. Mhm. Ich fühle mich uralt und schrumpelig und ja. Siehst du denn jetzt überhaupt noch eine Perspektive für eure Beziehung, eure Ehe? Ja, bis jetzt läuft so. Ja, wie gesagt, er ist ein lieber Mann, wirklich. Wir haben eine Tochter jetzt, die ist 3 Jahre alt. Ach, ihr habt auch gemeinsam ein Kind. Genau, und aber ja, weißt du, Elfi, wenn du sagst so, ach naja, es läuft so und ich mir vor Augen halte all das, was du gerade gesagt hast, dann habe ich ein sehr schlechtes Gefühl, was eure Zukunft anbelangt. Und wenn du sagst, so, es ist so viel Liebe kaputt gegangen, dann gibt es doch eigentlich für mich gäbe es jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man beendet das Ganze, oder man versucht gemeinsam, du gemeinsam mit ihm, wenn er das denn auch will, vielleicht bei einem Therapeuten in eine Eheberatung. Ja, ich war auch etwas noch wieder gut zu machen. Ich habe ihm auch schon mal so weit gebracht, weil ich habe zu ihm gesagt, du hast einen Schuss weg. Mhm. Und da ist er zum Psychotherapeuten. Mhm. Und da, wo er ein paar Mal da war, habe ich gesagt, und was meint er? Und da hat er nur zu mir gesagt, der hat nur gemeint, was willst du? Du kannst froh sein, dass ich nicht fremd gehe. Und da habe ich gesagt, der Psychotherapeut ist genauso ein Idiot wie du. Bist du sicher, dass er überhaupt da war? Doch. Ja? Doch, der war da. Mhm. Würdest du denn, wärst du denn von deiner Seite aus bereit, zu einer Eheberatung zu gehen? Das haben wir auch schon gemacht. Ich bin in psychotherapeutische Behandlung. Mhm. Nicht nur wegen dem, auch wegen anderen Sachen. Ja. Und also ich schaffe schon an mir. Mhm. Aber wie gesagt, das Vertrauen ist nicht da und der kann mir heute 100 Mal sagen, ich kaufe mir keine Heftle mehr, ich kaufe keine oder ich leihe mir keine Videokassetten mehr. Das Vertrauen ist nicht mehr da. Also wenn ihr so viel gemacht habt und du das so kategorisch auch sagst, das Vertrauen ist nicht mehr da und da ist so viel kaputt gegangen, wäre es denn dann eigentlich nicht besser für dich, für dein Wohlbefinden, auch für das Kind, was heranwächst, wenn du sagst, komm, lass uns trennen, lass uns versuchen, in gutem Kontakt zu bleiben wegen des Kindes, aber lass uns trennen, lass uns nicht die Ehe weiterführen. Wäre das nicht besser? Nee, das, so weit will ich es nicht kommen lassen. Ich weiß, dass ich dabei kaputt gehe. Wobei kaputt gehst? Wobei? Wenn du es so weiterlaufen lässt? Genau. Aber dann wäre das doch gerade ein Argument zu sagen, ich lasse es so weit kommen und trenne mich von ihm. Ja gut, ich habe eine gescheiterte Ehe hinter mir und drei Kinder aus erster Ehe. Mhm. Und ich will dem Kind Vater nicht wegnehmen. Ich finde es keine Schande, eine oder zwei gescheiterte Ehen zu haben, Elfie. Ich finde es eigentlich eine größere Schande, wenn man ein Leben lang in Lüge miteinander zusammenlebt. Ja, denke ich auch manchmal, aber... Und vielleicht, dann denke ich, ja? Na, ist auch ein Problem, mein Mann ist Alkoholiker, der hat schon zweimal Therapie gemacht. Das auch noch. Und ich denke, wenn ich ihn verlasse, dann geht er ganz unter. Ja, aber irgendwann ist der Punkt, wo du auch an dich denken musst und auch an deine Familie denken musst. Ich weiß, das haben schon viele zu mir gesagt. Mhm. Aber das, ich glaube, das bringe ich nicht fertig, weil wie gesagt... Vielleicht kann man auch sagen, dass du... Vielleicht ist es noch nicht schlimm genug. Ich glaube, manchmal muss man an einen Punkt kommen, wo der Leidensdruck so groß ist, dass man sagt, ja, es geht wirklich nicht mehr. Vielleicht ist der noch nicht so weit bei dir. Ja, weil wie gesagt, sonst ist er wirklich, der ist ein Arbeitstier, wir haben Haus, altes Haus gekauft, der hat es renoviert. Er ist wirklich ein Arbeitstier, der ist für Familie da und so habe ich einen guten Mann, nur bis auf den einen Punkt. Ich wäre sehr gespannt, Elfie, was mein Psychologe zu dir sagt. Der hat das Gespräch jetzt mitgehört zwischen uns beiden. Und ich möchte gern, dass du gleich mit ihm nochmal redest. Mhm. Vielleicht hat er noch eine andere Idee oder zumindest noch einen anderen Aspekt, den er dir sagen kann und der dir vielleicht auch weiterhelfen kann. Ja, okay. Ja? Mhm. Dann legst du bitte auf und der Peter heißt der Psychologe, der ruft dich an. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Also, gut, danke schön. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören, Elfie. Jo, tschüss. Tschüss. Saskia, 31 Jahre, guten Morgen. Hallo, Domian? Ja. Hallo, ich Saskia. Grüße dich. Grüße dich auch. Deswegen rufst du an. Ich bin heute Mobbingsopfer geworden von meinen eigenen Mitarbeitern. Was machst du? Ich bin Filialleiterin. Mhm. In was? Was für ein Geschäft? Eine Bank oder was? Nee, in einem Schuhgeschäft. Mhm. Und wie viele Leute hast du da unter dir? Ich habe 4 Leute unter mir. 4? Mhm. Ja. Und bin heute quasi Mobbingopfer geworden. Was genau ist denn passiert? Also heute Morgen war mein Bezirksleiter da. Ja. Das war eigentlich abgemachte Sache, dass er mich besucht. Mhm. Und wie immer sind wir eine Tasse Kaffee trinken gegangen, wie so oft, wenn er da ist. Ja. Ja, und dann hat er mich vor vollendete Tatsachen gestellt, hat 2 Zettel rausgeholt und hat mir quasi sämtliche Punkte aufgezählt, die meinen Mitarbeitern nicht passen. Die Mitarbeiter, wo die sich beschwert haben bei dem Bezirksleiter? Richtig. Was sind das für Punkte zum Beispiel? Das sind Punkte, ich würde meine Mitarbeiter nicht richtig motivieren. Mhm. Ich hätte mich des Öfteren im Umgangston vergriffen. Das sind so die Punkte. Und ich muss dazu sagen, also ich bin also wirklich ziemlich enttäuscht. War das denn ein sehr scharfes Gespräch dann zwischen dir und deinem Chef? Ja, das war ein sehr scharfes Gespräch. Also ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich keinerlei... Möglichkeit, mich zu rechtfertigen, sage ich jetzt mal. Also es ging dann auch so weit, dass alle Mitarbeiter zusammengerufen worden sind. Ach so, die kamen dazu dann? Ja, die kamen anschließend dazu. Mhm. Und also er hat mir auch wohl gedroht, dass die fristlose Kündigung schon in seinem Auto liegt. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt seit 3 Jahren bei der Firma und ich muss dazu sagen, mein Chef, wir hatten ein super Verhältnis. Also ich konnte wirklich mit sämtlichen Sachen zu ihm kommen. So, und dann hat er, also super Verhältnis, ich halte mal fest, ein super Verhältnis mit dem Chef. Ja. 4 Mitarbeiter, die sich... permanent gegen mich, also sie haben gesagt, so quasi, wenn ich weiterhin deren Chefin bin, kündigen sie. Alle. Alle? Mhm. Also und die fristlose Entlassung quasi schon, sagte er, hat er dir angedroht, liegt quasi schon da. Richtig, liegt im Auto, er bräuchte sie nur holen, also er würde es ganz gerne nochmal mit den Mitarbeitern reden. Und er versucht halt auch, dass ich bei dem Gespräch dabei bin. Das ging dann 10 Minuten gut. Mhm. Daraufhin hat er gemeint, ich soll doch bitte den Raum verlassen. Er will jetzt alleine mit den Mitarbeitern sprechen. Ja. Dieses Gespräch dauerte dann sage und schreibe 2 Stunden. Mhm. Kam dann wieder nach draußen, also wurde mir dann auch noch angeprangert. Ich hätte teilweise, also es war ein richtiger Komplott, mir wurde angeprangert, als ich im März krank war, dass ich die Krankmeldung nicht in die Personalabteilung geschickt hätte. Mhm. Daraufhin habe ich gesagt, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Hab dann bei der Frau Rasig... Ja, die Namen spielen ja keine große Rolle. Ja. Mich interessiert vielmehr, wie jetzt dieses Gespräch ausgegangen ist zwischen deinem Chef und den vier Mitarbeitern, die sich 2 Stunden unterhalten haben. Ja, das war dann eigentlich so, die hatten sich unterhalten und daraufhin so quasi nach dem Motto, sie geben mir halt nochmal eine Chance. Mhm. Aber was halt auch noch ganz ein wichtiger Punkt für mich ist, also mein Chef, das hat sich also wirklich im Gespür, der hat wirklich Punkte gesucht, um mich heute eigentlich zu entlassen. Der so, kam schon. Weißt du, was mich jetzt stutzig macht daran, Saskia? Unter Mobbing verstehe ich eigentlich so, wenn man kontinuierlich jemanden schwächt, kaputt macht und ihn zu Unrecht angreift. Ja. Wenn 4 Mitarbeiter, das ist ja eine kleine intime Atmosphäre, richtig, wenn die sich so massiv gegen dich stellen, richtig, dann muss aber in deiner Wahrnehmung auch irgendetwas nicht stimmen, dass du das in der letzten Zeit nicht mitbekommen hast, dass Spannungen in der Luft sind, dass kein gutes Betriebsklima da ist. Nee, ich schwöre du mir, ich habe überhaupt nichts mitbekommen, im Gegenteil. Also aber dann würde ich mich auch an der Stelle ein bisschen meine eigene Nase fassen. Das glaube ich nicht. Wenn ich den ganzen Tag mit 4 Leuten arbeite und du den Eindruck hast, es ist alles wunderbar und große Harmonie, dann stimmt mit deiner Wahrnehmung irgendwas nicht. Nee, also ich muss sozusagen, wir schaffen nicht zusammen, wir schaffen teilweise in Schichtarbeit. Also das ist nicht so, dass ich den ganzen Tag mit denen zusammenarbeite, sondern wir schaffen wirklich auch regelrecht in Schicht. Und ich... Gut, aber da hat man ja eigentlich noch weniger Berührungspunkte miteinander, wo man sich gegenseitig ärgern kann. Richtig, aber ich sag halt mal, ich habe halt immer geschafft, dass das halt mein eigenes Geschäft und sicherlich ist es halt so, dass viele Leute, sage ich jetzt mal, nicht so arbeiten, wenn sie halt Aushilfen sind, ne, und wenn halt da mal Fehler passieren, dann bin ich halt auch mal ab und zu in Rage geraten. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Richtig. Jetzt möchte ich von dir mal was Selbstkritisches hören. Jetzt, ja wirklich, es war ein harter Tag wahrscheinlich für dich heute. Ja. Da muss man ja auch sich selbst vielleicht ein bisschen korrigieren. Jetzt sag mal so ganz, ganz kritisch, was du an dir selbst kritisieren würdest. Also ich fahre halt, oder beziehungsweise wenn ich zum Beispiel abends daheim angerufen wäre und es trägt mich eine Mitarbeiterin so quasi, sie hat eine falsche Summe in die Kasse eingetippt und was sie jetzt dem Kunden dann letztendlich rausgeben muss, wo ich dann einfach, ja wo mir halt dann schon mal so ein Satz rausrutscht, müssen wir es einmal eins ein bisschen üben. Also du bist ziemlich barsch und aufbrausend manchmal zu den Kollegen, kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen. Denn ich glaube ja, dass oftmals, in den meisten Fällen, es gibt auch Ausnahmen, gehören da auch immer 2 Seiten zu, wenn sich so etwas hochschaukelt. Ja. Deswegen frage ich jetzt so weiter, dass du nach deinen eigenen Fehlern vielleicht auch ein bisschen suchen solltest. Ja. Wenn du auch sagst, das sind 4 Mitarbeiter im Schichtdienst, dennoch hast du, wenn du in der Hauptarbeitszeit, in den Hauptöffnungszeiten, hast du ja bestimmt auch mit 2 Leuten es immer zu tun. Ne? Ja, richtig. Ja, siehst du. Und da muss man das doch mitbekommen, wenn da die Stimmung schief hängt. Nee, im Gegenteil. Also wir hatten zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin, wo ich davon ausgehe, dass die halt ein bisschen auf meinen Posten drauf aus ist, sage ich jetzt mal, hatten wir sogar noch, die hat mich die Woche zum Kaffee eingeladen, nicht nach Hause. Also es ist wirklich nicht so, dass ich jetzt sagen könnte... Gut, du hast es überhaupt nicht gemerkt, das können wir ja festhalten. Richtig. Ja? Jetzt müssen wir, das war jetzt der Rückblick, jetzt müssen wir in die Zukunft gucken. Formal hast du jetzt von deinem Chef noch eine Chance bekommen. Ja, also beziehungsweise ich habe eine Chance bekommen, aber er hat mir natürlich mit einer Abmahnung, werde ich kriegen. So, jetzt ist natürlich zu überlegen, was machst du jetzt? Was machst du, wie machst du das Beste aus der Situation? Richtig, ich bin also denen halt wirklich total ausgeliefert und das ist mein Problem. Also meine Autorität ist total dahin, sage ich jetzt mal, da mein Chef mir halt heute total in den Rücken gefallen ist. So quasi nach dem Motto, ich war ja nicht mal bei dem Gespräch dabei, ich weiß nicht mal, was die gesprochen haben über mich. Was spricht eigentlich dagegen? Das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, dass du morgen, sobald du die Leute siehst, initiierst, dass du dich alleine mit den 4 triffst und dass ihr eine richtige Aussprache übt miteinander. Ja. Ne, als erste Vertrauensbildung, du musst ja jetzt Maßnahmen ergreifen, dass du wieder einen Zugang zu den Leuten hast. Richtig. Und ich würde an deiner Stelle auch einzeln mit denen reden. Ich würde mir jeden Einzelnen vornehmen und mit dem oder mit ihm sprechen. Ja, was ich noch sagen wollte, Domian, weißt du, was so enttäuschend ist? Ich habe die Leute eigentlich auch wirklich eingestellt und die schaffen teilweise wirklich 2-3 Jahre mit mir, ne? Und die waren vorher, sage ich jetzt mal, ohne Ausbildung und habe denen echt eine Chance gegeben, weil ich so ein Mensch bin und mir sagt... Ich verstehe. Ich verstehe. Du musst nur jetzt sehr vorsichtig sein, dass du jetzt nicht zu sehr Vorwürfe machst und zu sehr Dankbarkeit erforderst, einforderst. Ja. Ich glaube, dass du auch insofern zumindest schuld dran bist, dass du das nicht richtig wahrgenommen hast. Ich finde, da musst du selbst auch musst du dich sensibilisieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du jetzt einfach Koalitionen schmieden musst, dass du mit den Einzelnen redest, aber auch mit der Gruppe, um wirklich eine gute Stimmung wieder hinzukriegen. Das ist richtig. Da wir alle jetzt nach dem Gespräch mit meinem Chef eben gesagt haben, ah ja, sie wollen es jetzt quasi nochmal mit mir probieren. Ja. Also jetzt mal rein strategisch gesehen, musst du diese Gruppe jetzt aufbrechen, aber ich meine es im positiven Sinne, aufbrechen, dass ihr wirklich miteinander offen redet und dass die Konflikte, die in der Luft liegen, dass die besprochen werden und bereinigt werden. Ja, Domian, und ich glaube, dass du am meisten Achtung wieder gewinnst, wenn du auch ein bisschen selbstkritisch bist und wenn du sagst, ja okay, so habe ich es nicht gesehen und ich habe so nicht gemeint. Lasst uns so und so wieder anfangen. Ja, nur was mache ich, Domian, wenn jetzt zum Beispiel beim nächsten Mal, ne, ich ganz normal sachliche Kritik übe und was weiß ich, wenn ich an meinem freien Tag, wenn die dann wieder zu meinem Bezirksleiter, wenn die den anrufen, ich meine, ich bin ja total ausgeliefert. Ich verstehe. Wenn ich das jetzt eine Abmahnung bekomme, also ich habe auch gesagt, dass ich mich da also wirklich wehren werde, weil ich weiß nicht. Also das war jetzt von mir aus jetzt aus dem Hut so ein paar Ideen, wie ich das jetzt so rein auf der menschlichen Ebene versuchen würde, wieder hinzubiegen. Ja. Ich weiß aber, das ist ja ein großes Thema in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften, das Thema Mobbing. Ja. Dass es mittlerweile bundesweite Selbsthilfeorganisationen gibt. Ja, da wollte ich fragen, ob du mir da vielleicht irgendwie... Gerne. Ich würde so sagen, dass du jetzt mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest und der wird dir dann eine Telefonnummer aushändigen, wo du vielleicht auch noch detailliertere Fragen stellen kannst und mit dem Menschen am Telefon das eine oder andere beraten kannst. Mhm. Ja, so machen wir's. Alles klar. Du legst bitte auf, wir rufen zurück. Alles klar, danke dir. Alles Gute. Danke. Tschüss. Jannis, 24 Jahre. Nee, 22. Aus Hamburg. Genau. 22 Stimmen, ne? Richtig. Ja. Jannis. Also, mein Problem ist, dass ich mich in jemanden verliebt habe und mit dem schon 1,5 Jahre telefoniere. Also mit dem telefonierst du 1,5 Jahre? Ja, den habe ich in unserem Chathaus kennengelernt. Du bist schwul? Ja. Ja. Hast du den noch nie gesehen? Nee. Warum nicht? Ja, gute Frage. Ja. Das ist echt eine gute Frage. Ich weiß verdammt nicht, gute Frage. Wenn man 1,5 Jahre telefoniert, müsste man doch eigentlich so... Wohnt er gar noch bei dir um die Ecke? Ja. Nein, ehrlich? Doch, ich wohne im Norden und er wohnt im Süden. In Hamburg? Ja. Was war denn das für eine Telefonfreundschaft? War das eine erotische Freundschaft oder einfach eine Freundschaft? Nö, so eine, einfach zum Plaudern. So eine Plauderfreundschaft. Und dann ist man sich näher gekommen. Aber da liegt doch wirklich die Idee nahe zu sagen, ach komm, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, da und dahin. Ich gehe gerne dahin, komm da auch dahin. Ja, natürlich. Aber habt ihr nicht gemacht? Nee, haben wir nicht gemacht. Weißt du, weißt gar nicht, wie der aussieht? Nee, überhaupt nicht. Wie kannst du dich in einen verliebt haben? Man also, verliebt sich doch auch ins Äußere. Ja, das stimmt schon, aber in seiner Art halt. Achso, hat er sich mal beschrieben? Ja, er hat sich beschrieben. Und vom Beschreiben her würdest du sagen, kommt hin? Kommt hin, ja. Ja. Und wie ist es jetzt zu erklären, dass es nach 1,5 Jahren gefunkt hat? Es hat nicht nach 1,5 Jahren gefunkt, also seit einem Jahr finde ich ihn irgendwie ganz toll. Seit einem Jahr schon. Aber das ist ja schon merkwürdig. Ja, es ist auch blöd. Ja, dass du dann, hast du vor irgendwas Angst, dich zu treffen? Vor der Enttäuschung vielleicht? Ja, ja, ne? Vielleicht sogar, ja, richtig. Und er hat das aber bisher auch noch nicht forciert, dich zu treffen. Doch, irgendwie schon, aber dann zieht er auch den Schwanz ein. Mhm. Ist er denn in dich auch ein bisschen verliebt? Ja, sagt er jedenfalls. Das heißt, ihr sagt euch das auch? Mhm. Ist er? Aber dazu muss ich sagen, er ist auch älter als ich. Wie alt ist er denn? Er ist 38. Ah ja. Mhm. Fast romantisch und fast traurig, ne? Und tragisch ein bisschen. Ja. Da sitzen zwei Leute, die sich mögen, die sich gut verstehen am Telefon und die auch flirten miteinander. Das Problem ist auch, dass ich auf keinen anderen irgendwie zugehen kann. Weil du immer zu ihm... Weil ich immer an ihn denke, das ist das Problem. Ja. Und der Altersunterschied würde dir nichts ausmachen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Ist er ungebunden? Er ist ungebunden, ja. Du glaubst auch, dass er dir die Wahrheit erzählt? Ja, muss ich ja. Mhm. Muss man erstmal von ausgehen. Ich weiß auch, wo er wohnt, ich könnte ihn natürlich auch spionieren. Ach, weißt du, aber das mache ich wieder nicht, weil... Nee, das mache ich auch nicht, das ist blöd. Das wäre ein schlechter Anfang, falls sich wirklich was Gutes entwickeln sollte. Richtig. Der Fall ist eigentlich völlig klar, Jannis. Du weißt es, ne, was ich jetzt sagen werde. Treff ihn. Triff ihn so schnell wie möglich. Triff ihn so schnell wie möglich. Was willst du machen? Willst du noch 1,5 Jahre telefonieren und... dann telefonieren wir beide wieder in 1,5 Jahren und du sagst zu mir, ich kann ihn aber nicht sehen. Nee. Die Hürde wird immer größer. Ich sage, das hättest du vor 1,5 Jahren schon geändert haben können. Also, jetzt hat gerade die Woche angefangen. Mhm. Vielleicht wäre das Wochenende nicht schlecht. Das kommende Wochenende. gut, dann werde ich erstmal einen Angriff nehmen. Ja. Das ist aber aufregend dann. Ja, irgendwie, ich will ihn ja sehen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Man stellt sich natürlich dann vor, Mensch, ich sitze dem dann gegenüber oder stehe dem gegenüber und er gefällt mir doch nicht so. Domi, das ist ja ein anderes Problem. Man hat ja auch sexuell was gehabt am Telefon, weißt du? Mhm. Verstehst du? Ja, na klar, verstehe. Dann sieht man ihm und ja. Dann denkt man vielleicht entweder, ich sag mal äußerlich, denkt man, oh Gott. Ja, ja. Verstehst du, das ist das Problem. Ist wenn absolut. Man so weit gegangen ist. Ja. Dann hätte sich gleich nach einer Woche und dann... Egal, jetzt muss man nach vorne gucken. Okay. Triff dich mit ihm. Werde ich tun, dann rufe ich nochmal. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Janis. Ciao. 1:30 und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 31 und 5 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine Freitemennacht, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema, morgen heißt das Thema, ich habe große Schuld. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die entsprechend eine große Schuld auf sich geladen haben und die sagen, ich kann damit eigentlich gar nicht leben oder ich kann damit nur sehr schwierig leben. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar und um 1 morgen bei Radio 1 Live in der Fernsehen, Thema ich habe große Schuld. Kim, 15 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kim. Hallo. Also mein Problem ist dass mein Stiefvater mich halt schlägt. Ja, du lebst mit dem zusammen in einer Wohnung, in einer Familie? Ja, seit einem Jahr jetzt genau. Ach, erst seit einem Jahr? Ja, seit einem Jahr. Bist du das einzige Kind in der Familie? Nein, ich habe noch einen Bruder, der ist 21. Also ein Stiefbruder halt. Und also sie heiraten jetzt halt im Dezember. Deine Mutter und der Stiefvater? Ja, genau. Mhm. Also meine Eltern haben sich vor 3 Jahren getrennt. Es war ziemlich kritisch halt die Trennung, weil sie haben sich eigentlich total gestritten. Jetzt sprechen sie kein Wort mehr miteinander. Mhm. Und das macht mich auch schon ziemlich kaputt. Und dieser 21-jährige Stiefbruder, lebt der auch mit in der Wohnung? Ja, der lebt noch mit in der Wohnung. Ja, wie kommst du mit dem klar? Ja, mit dem habe ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Wie oft kommt denn das vor, dass dein Stiefvater dich schlägt? Ja, 2 bis 3 Tage mindestens. So oft? Ja, sehr oft, weil... Warum tut er das dann? Ja, er meint, ich würde ihn meine Mutter wegnehmen. Also er ist extrem eifersüchtig. Also er ist weder besoffen, wenn er das macht? Nein, er ist nicht besoffen. Noch gibt es eigentlich einen Anlass, einen Streit? Es gibt keinen Anlass, nein. Sondern er sucht sich quasi den Anlass? Ja, er sucht und ich weiß nicht, er sucht sich halt den Streit und braucht halt, glaube ich, jemanden, an dem er alles auslassen kann. Wie schlägt er dich denn? Ja, er haut mich zum Beispiel mit dem Kopf gegen die Treppe und ich kann mich ja nicht wehren, weil er ist echt total groß und er hat ziemlich große Hände und... Na gut, du bist ein 15-jähriges Mädel, ist klar, dass du dich da nicht so wehren kannst. Ja. Warst du schon verletzt durch solche Attacken? Ja, ich habe schon viele Beulen am Kopf und Kratzspuren. So, und deine Mama, kriegt die das mit? Ja, aber sie sagt nur, ja, lass ihn doch und er kriegt die schon wieder ein, weil sie hat auch selber Angst, dass sie irgendwas falsch macht und so, weil er, mein Schiffer droht mir halt immer, dass er mich halt wegschickt, dass er mir eine WG sucht oder ein Heim und sowas und dass ich es keinem weitererzählen soll und ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber bist du nicht tierisch enttäuscht von deiner Mutter, dass sie nicht zu dir steht? Ja, ich gehe auch immer zu meinem Vater und auch mein Vater das auch immer, aber er will davon auch nichts mehr hören, weil er hat gesagt, ich bin damals mit meiner Mutter irgendwie mitgegangen und er möchte davon nichts mehr hören, der gibt mir die Schuld auch an der Trennung, obwohl das gar nicht meine Schuld war, weil ich habe die Trennung überhaupt nicht mitbekriegt. Ich bin also das heißt, du hast auch gar nicht die Option, jetzt zu deinem Vater zu ziehen und zu sagen, ich gehe da aus der Familie raus, ich gehe zu... Nein, er wollte mich jetzt aufnehmen, mein Vater, aber dann wollte ich irgendwie nicht, weil ich denke mal, es gehen viele Kinder nur mit der Mutter halt mit. Und bei meiner Mutter habe ich auch mich sehr wohl gefühlt. Und mein Vater hat dann halt immer gesagt, er kommt noch zu mir und sowas. Und dann hat er halt die ganze Streitsituation mitgekriegt, aber das war halt nicht so heftig. Und dann hinterher wollte ich dann zu meinem Vater halt ziehen und dann meinte er, dass er mich nicht mehr aufnehmen möchte. Weißt du, das sind 2 Sachen, die ich ganz seltsam finde. Einmal, dass deine Mutter, sieht die das eigentlich mit an? Ist die dabei? Ja, ich liege manchmal im Flur halt und weine und sowas und dann meinte sie, ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Und fragte mal, ja, was los ist der? Sie geht also auch noch nicht dazwischen, wenn er dich schlägt? Ja, das hat sich mein Vater vorher gemacht. Mein Vater hat mich auch vorgeschlagen. Aber jetzt traut sich das irgendwie nicht mehr so. Ich weiß auch nicht. Weil ach, dein leiblicher Vater hat dich auch geschlagen? Ja, auch. Ach so, ja. Dann findet er das wahrscheinlich gar nicht so schlimm, was da passiert. Ja, kann wohl sein. Ach so, das war nämlich der zweite Punkt. Mich wundert, dass deine Mutter das so hinnimmt und sich nicht auf die Seite von ihrer Tochter schlägt. Und mich wundert, dass dein leiblicher Vater, dass der das so hinnimmt und dass der nicht sagt, hier komm Kind, komm zu mir nach Hause. Aber wenn der genauso drauf war, wundert mich das dann nicht mehr so sehr. Ja, ich finde, das ist eine grauenhafte Situation für dich, Lebenssituation. Ja, ich weiß. Und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich habe überlegt, zum Jugendamt zu gehen, aber ich habe Angst, dass hinterher meine Eltern das rauskriegen und mich dann wegschicken. Mhm. Also ich finde schon, dass irgendwas unternommen werden sollte. Und der Schritt zum Jugendamt wäre beispielsweise gar nicht der falscheste. Ja. Er hat von sich aus gesagt, hier, ich suche dir ein Zimmer in der WG, damit du hier rauskommst. Ja, meine Mutter immer, ja, komm, Kim, das ist okay. Aber wäre das für dich ja nicht auch gar eine Erleichterung, wenn du da rauskämst? Willst du unbedingt bei denen wohnen bleiben? Ja, also ich hab's gut hier. Jetzt allen Sachen, ja, ich hab's gut hier. Also ich habe einen Computer und... Ja. Ich lebe nicht schlecht hier, aber halt die Situation... Ja gut, aber das ist ja nur materiell. Ich würde nicht sagen, dass du es gut hast, wenn du alle 3 Tage da einen ins Gesicht geschlagen kriegst. Ja, das stimmt. Also ich habe mit meinen Eltern schon versucht zu reden. Mit meinem Stiefvater und meiner Mutter. Aber sie lassen sich... man kann einfach nicht mit ihnen reden. Mhm. Sie meinen halt, sie wären halt noch im Recht und ich wäre halt nicht im Recht. Mhm. Und dann rede ich halt nicht mehr mit denen und dann kommen sie ja zu mir ins Zimmer und dann meinen sie wieder, ja, warum redest du nicht mit uns? Ist denn da eigentlich was dran, dass du ein bisschen was gegen die Beziehung hast zwischen deiner Mutter und dem neuen Mann? Also, wie sie abläuft schon. Weil das ist irgendwie, weiß nicht, meine Mutter war früher anders, meine Mutter hat sich um 180 Grad gedreht. Mhm. Mhm. Ja, und sie ist halt total anders geworden. Ich kenne meine eigene Mutter nicht mehr wieder. Mhm. Das heißt also, sie ist... Ist sie nicht irgendwie, ja... Ja, sie ist komplett, weiß nicht, wenn mein Stiefvater was sagt, das muss sie machen. Mhm. Ungefähr, sie springt, wenn er sagt, spring, dann springt sie. Mhm. Gut, das ist aber wirklich dann die Sache deiner Mutter. Traurig für sie, wenn es wirklich so ist, deine Beobachtung. Aber entscheidend ist jetzt die Frage, was machen wir mit dir, ne? Was soll aus dir werden? Ist das denn für dich eine Perspektive, da wohnen zu bleiben unter den Bedingungen? Ja, ich weiß es ja nicht. Hast du nicht Sorge, dass sich das immer mehr hochschaukelt? Ich meine, du musst es dir mal vor Augen halten, du wirst von diesem Mann geschlagen, Kim. Ja, das ist ja keine Kleinigkeit, die da passiert. Ich habe ihn ja auch schon gesagt, du bist ein fremder Mann eigentlich für mich, warum schlägst du mich, warum? Oder wenn er mir was sagt, dass ich das und das machen soll, dann sage ich, okay, muss ich ja dann halt machen, wenn er es mir sagt, das ist klar. Aber warum macht er das? Weil der hat mich ja nicht zu schlagen, das haben mir auch schon fast viele von meinen Freunden erzählt und der hat mir eigentlich auch so gesehen nichts zu sagen. Weil eigentlich ist ja meine Mutter diejenige. Wann wirst du 16? Am 21. September. Nächsten Jahr, gerade 15 geworden. Ja. Mhm. Also, ich finde schon, dass man da was unternehmen sollte. Und ich finde auch die Perspektive, dass du eigenständig irgendwo wohnst, vielleicht sogar mit einer gewissen Unterstützung von deiner Mutter, denn es muss ja auch in ihrem Interesse sein, dass sich das entspannt wieder, diese ganze Sache, finde ich nicht schlecht. Und ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen ein bisschen berätst, wie du das auch vielleicht mit Jugendamt oder nicht mit Jugendamt, wie man das am besten macht, dass du da rauskommst. Ich finde, dass du da raus musst. Ja, also... auch wenn du einen Computer da hast. Also ich werde dann erstmal zum Jugendamt gehen. Ja. Das ist mein bester Weg. Aber dennoch würde ich dir das gerne anbieten, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Ja, okay. Wie man das genau macht. Also, meine Meinung ist, ich finde es ganz schlimm, dass du geschlagen wirst von diesem Mann. Ja, ich weiß, ich habe auch immer Angst, weil ich nicht wieder nach Hause komme. Ja klar, das ist doch kein Leben. Und eigentlich musst du da raus. Und ich finde es auch sehr schlimm, dass deine Mutter sich da nicht für dich einsetzt. Ja. Kim, leg bitte auf, wir rufen gleich nochmal an. Okay. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Susanne, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Hallo Susanne. Was ist dein Thema, was geht's? Mein Thema ist eigentlich Vertrauensbruch. Wer hat denn das Vertrauen bei dir gebrochen? Ich war jetzt 2 Jahre mit meinem Freund zusammen. Mhm. Hab dann am Ende der Beziehung ein bisschen mitgekriegt, dass er chattet mit Männern. Mhm. Teilweise dann auch eben SMS-Kontakt hat mit denen. Also das sind nicht nur reine Kumpelgespräche, sondern da geht's um Sex. Genau, ja. Habe ich natürlich erst im Nachhinein so rausgefunden. Mhm. Ich habe ihn dann auch darauf angesprochen. Er hat aber immer abgestritten, obwohl teilweise eindeutige Sachen dabei waren. Ja. Wo dann im Nachhinein eben dann auch zugegeben hat, dass er sich da eben mal mit jemandem getroffen hat und dass da doch mehr gelaufen ist. Ah. Ja, und die Beziehung ist dann so weitergelaufen. Er hat dann eben auch gesagt... Also eure Beziehung ist so weitergelaufen? Genau. Ja. Ich habe ihn dann auch noch mal direkt darauf angesprochen, wie es eben aussieht, ob er eben sozusagen schwul ist. Und habe ihm eben auch gesagt, dass das jetzt, das wäre zwar schon ein Problem für mich, aber dann hätte ich halt gesagt, okay, dann beenden wir die Beziehung und bleiben wir halt gute Freunde. Da ist aber nicht drauf eingegangen. Das heißt, er hat immer wieder abgestritten, nein und ich bin das nicht und... Wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge jetzt? Du bist aber von ihm getrennt jetzt. Oder genau. Bist du noch, du bist jetzt getrennt. Wie kam es zu der Trennung dann? Das war eigentlich ganz komisch. Ich war im Abi-Stress und habe dann, hat mich dann ein anderer Ex-Freund von mir, mit dem ich schon 3 Jahre auseinander war, hat wieder Kontakt zu mir aufgenommen, wie es mir geht und bla bla bla. Und von dem Zeitpunkt an habe ich mich total abgewendet. Also inhaltlich. Genau. Ich bin dann wirklich, also ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass von ihm irgendwas kommt. Ja. Weil von mir, denke ich mal, ist viel gekommen. Ja. Weil ich auch ehrlich zu ihm war und offen mit ihm darüber geredet habe. Aber und durch was ist dann der endgültige, die endgültige Trennung passiert? Hat er gesagt, ja, komm, lass uns trennen? Nein, das war ich. Ja. Das hat sich ungefähr 3 Wochen hingezogen. War immer ein Hin und Her, habe mich belagert mit SMS und Anrufen und vor der Haustür gestanden und das Auto mit dem Edding vollgeschrieben, ich liebe dich und also wirklich penetrant. Und aber jetzt ist Schluss. Genau. Und das Schöne an der Sache ist ja ungefähr, er hat sich ja dann furchtbar aufgeregt, weil ich ja dann mit meinem Ex-Freund noch was hätte und keine Ahnung. Und er liebt mich doch so und wie kann ich ihn verlassen? Und 2 Wochen später dann war er mit einem Typen zusammen. Also hattest du völlig recht. Genau. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man darüber nachdenkt, als Freundin, war der überhaupt irgendwann wirklich mit mir zusammen, so innerlich? Genau. Ne? Vielleicht war der in Gedanken immer woanders schon und hat andere Gelüste, Gesehnsüchte gehabt und so weiter. Genau. Und das ist das, was dich jetzt schmerzt, ne? Der Vertrauensbruch ist einfach der, weil ich immer das offene Gespräch mit ihm gesucht habe. Und er es genau nicht gemacht hat. Genau, er hat genau gewusst, er kann mir die Wahrheit sagen, aber er ist nie darauf eingegangen. Sag mal, du hast jetzt gerade so viele Zahlen genannt. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Wie lange ist das jetzt her? Definitiv? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Hast du jetzt noch mit ihm Kontakt? Nee. Nee. Also von mir aus überhaupt nicht. Ich habe auch meine andere Handynummer jetzt, weil das ja doch viel Telefonterror war dann auch die letzte Zeit. Und ich will auch nicht mehr, dass er mir mailt. Aber wenn ich ihn jetzt beispielsweise irgendwo triff, abends oder so, tut er irgendwie so, als wäre sozusagen gar nichts passiert. Aber ich habe innerlich einen wahnsinnigen Hass. Weißt du, Susanne, ich glaube, dass ich kann das gut nachvollziehen, dass man da wirklich sehr, sehr stinkig ist und sehr sauer. Und vielleicht ist das noch zu harmlos ausgedrückt und wirklich verletzt. Aber ich fände es gut, wenn du versuchen würdest, dieses vielleicht nicht immer wieder und immer wieder neu zu denken, damit du von dem Hass runterkommst. Weil dieser Hass ist einfach schlecht für dich, für deine Stimmung. Ja, ich habe auch keinen Hass jetzt auf ihn, weil er jetzt schwul ist. Nee, aber weil das... Ich weiß schon. Schon. Und es besteht einfach die Gefahr, dass dich diese ganze Geschichte zu lange blockiert. Und ja, das ist ja jetzt der Fall. So, und es besteht noch eine andere Gefahr, dass du vielleicht zu skeptisch an Menschen demnächst rangehst. Eben. Das darf man, buch es einfach ab, da ist was richtig Mieses passiert, ich habe Pech gehabt, aber geh jetzt in die nächsten Kontakte, geh wirklich positiver rein und gib den Jungs, mit denen du zusammenkommst, auch wieder eine Chance. Ja, das ist eben das Problem, was ich zurzeit habe. Ich weiß, ist mir völlig klar. Deswegen sage ich auch, da muss man sich ein bisschen abbremsen und gegen sich arbeiten auch. Dass man eben nicht, ich sag mal, schlecht lernt aus so einer Geschichte. Schlecht lernen heißt, dass man nur überskeptisch ist und die Leute fern von sich hält und immer wieder sich in die Gedanken hineinsteigert und sich ärgert und all sowas. Das ist alles nicht gut fürs Gefühl, für das Innere. Ich würde einfach versuchen, dass ich kann es nur so theoretisch ausdrücken, dass du dagegen arbeitest und versuchst einfach wirklich ja mit offeneren Armen wieder an andere Leute ranzugehen. Ja, das ist eben das Problem jetzt, weil ich habe seit 5 Monaten wieder eine neue Beziehung. Ja. Und ich merke es einfach, es ist wahnsinnig schwer. Mhm. Ich meine, der jetzige Freund hat die Geschichte ja mitgekriegt, der weiß das ja, was passiert ist. Und der hat auch Verständnis für, dass ich da eben ziemlich skeptisch bin. Aber ich ertappe mich immer wieder, wenn ich irgendwelche Mails lese oder so, wo er gar nichts dahinter ist. Dass ich mir Geschichten ausdenke und alles übertreibe einfach. Ich glaube, irgendwann muss man sich zum Risiko zwingen und sagen, okay, ich riskiere es wieder. Ich riskiere wieder und ich schenke ihm volles Vertrauen. Also ganz oder gar nicht? Ja, so finde ich das. Und wenn du wieder enttäuscht wirst, dann wirst du beim dritten oder vierten Mal nicht enttäuscht. Ich glaube, das ist die gesundeste Lebenshaltung, wenn man das so schafft für sich. Ich weiß selbst, dass es super schwierig ist und ich bin auch der Nachtragendste überhaupt, wenn mir sowas passiert. Aber ich weiß, dass das andere der richtige Weg ist, wie ich es gerade gesagt habe. Versuch's einfach. Ja, weil ich merke eben, dass ihm das jetzt mittlerweile schon irgendwie, er hat wirklich Verständnis dafür. Ja, du machst dir das ja kaputt. Und er versucht es ja auch zu verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wenn selber mich jetzt hätte, sozusagen, mir würde es wahnsinnig auf die Nerven. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann nervst du. Und das darf nicht passieren, dann schadest du dir selbst nämlich damit. Und das ist ja nun gerade das, was nicht passieren soll. Also wir sind uns so theoretisch einig, ne? Also vollstes Vertrauen, ganz oder gar nicht. Absolut, so sehe ich es. Alles Gute. Liebe Susanne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich habe letzte Woche seit längerer Zeit mal wieder ausführlich und lange und intensiv Harald Schmidt geguckt. Und möchte euch an dieser Stelle doch sehr darauf hinweisen, unbedingt diese Sendung euch anzugucken. Es ist wirklich spektakulär gut. Es ist Entertainment vom Feinsten. Und ich finde, dass man auch mal so Cross-Promotion, wie man es so sagt, machen kann vom Westdeutschen Rundfunk zu Sat.1. Harald Schmidt morgen wieder ich habe es mir aufgeschrieben, 23.15 Uhr in Sat.1. Es ist die beste Fernsehsendung, finde ich, die wir weit und breit haben. Die Harald Schmidt Show, 13.15 Uhr. Nee, nicht 13, 23.15 Uhr morgen auf Sat.1. Ralf, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Ralf. Ja, ich habe ein Problem. Und zwar meine Freundin möchte unser gemeinsames Kind abtreiben. Mhm. Und zwar, ja, ich weiß, wir sind schon sehr lange dran, damit sie schwanger wird. Wie lange seid ihr denn ein Paar schon? Ja, locker seit Januar. Ach so, locker seit Januar. Ich dachte jetzt locker. Ja, 6 Jahre oder so. Nein. Ihr seid seit Januar erst ein Paar. Seit Januar erst ein Paar. Und seid schon heftig dabei, dass sie schwanger wird. Ja. Warum? Ja, warum ich wünsche mir mehr als alles andere auf der Welt ein Kind. Ja, aber warum denn so schnell? Wenn man vielleicht die Beziehung noch gar nicht, wenn man sich gar nicht richtig kennt. Ja. Das ist doch keine Zeit, Mensch. Das ist ja nicht mal ein Jahr, ein Dreivierteljahr mal eben. Ja, das sind schon mal Monate, klar, aber. Also vom Ansatz her finde ich schon mal falsch. Ich finde, dass man nicht so schnell schwanger werden sollte als Paar, wenn man sich erst so frisch kennt. Ja. Nun gut, nur ist deine Freundin schwanger geworden. Ja, genau. Ja. In der wievielten Woche ist sie jetzt? Müsste jetzt die 7. Woche sein. Ja, da kann man ja nicht mehr abtreiben. Ah doch, kann man dann abtreiben, das rede ich. Ja, ja, bis 7. Monat. 7. Monat habe ich jetzt gerade gedacht, ja. Und meine Freundin ist die absolute Pessimistin. Sie sieht alles schwarz. Und sie hat eine Laktoseintoleranz. Was hat sie? Laktoseintoleranz. Was ist das? Sie verträgt keine Milchprodukte. Mhm. Dann verträgt sie kein Weizen, keine Hefe. Mhm. So, und hat jetzt irgendwie dadurch das Gefühl, dass das Kind irgendwie dadurch krank werden könnte. Ja, da kann man sich erkundigen, ob das so wäre. Ja gut, sie war heute bei Pro Familia. Mhm. Hat sich dort beraten lassen und ist jetzt zum Entschluss gekommen, dass sie abtreiben möchte. Sie war alleine bei Pro Familia. Sie war alleine, sie hat es hinter meinem Rücken gemacht. Ja. Aber das liegt ja bestimmt nicht nur daran, an dieser Erkrankung, sondern es liegt auch an anderen Sachen. Ja, klar. Und nämlich, warum will sie das Kind nicht? Ja, ich war jetzt ziemlich lange Zeit arbeitslos, bin quasi immer noch arbeitslos. Mhm. Und ich habe jetzt am Freitag einen Termin bei so einem Gründerforum. Mhm. Und zwar will ich es selbstständig machen. So. Und dann müsste ich nächsten Monat, einen ganzen Monat ein Seminar machen. Mhm. Also was willst du dich selbstständig machen? Als Trockenbauer, Dachreinigung und Bautenschutz. Ich will langsam die drei Sachen anbieten, damit auch auf jeden Fall was reinkommt. Ja. Und sie sagte dann, das Kind hätte keine Zukunft, weil es alles auf wackeligen Beinen steht. Und Aber sie hat sich ja auch darauf eingelassen, dass sie schwanger wird. Sie hätte auch verhüten können. Ja, sie hat sich gefreut, sie wollte es haben und ich weiß nicht, sie war gestern Abend bei ihrer Mutter, ein paar Stunden. Mhm. So, und als sie da kam, war sie ganz komisch, hat nicht mit mir geredet. Also meinst du, dass das bei ihr ausschließlich diese materiellen Überlegungen sind, dass ihr das Kind nicht durchkriegt? Nein, die ist eigentlich gar nicht materiell eingestellt. Die hat noch keine Ausbildung, die hat Abitur gemacht. Mhm. Und macht jetzt zur Zeit vom Arbeitsamt so eine Berufsfindung. Mhm. Na gut, aber das wäre eben die Richtung, dass sie sagt, wir haben keine materielle Perspektive für das Kind, wir schaffen das nicht. Ja gut. Eigentlich ist das schon so, ja. Ja, so habe ich es jetzt verstanden, dass du es so begründest, dass sie es deshalb nicht will. Oder vermutest du noch einen anderen Grund, dass vielleicht die Beziehung nicht stimmt oder? Ich weiß nicht. Ich habe dir gesagt, wenn sie abtreibt, dann treibt sie nicht auf jeden Fall mit ab. Mhm. Und naja, heute schläft sie bei ihrer Mutter. Ich meine, das ist ja auch ein harter Satz, ne? Wenn du sagst, wenn du abtreibst, treibst du mich mit ab. Das ja, heißt, klar, du kündigst auf einen Teil von mir ab, ne? Ja. Aber das heißt, du würdest dann auch die Beziehung aufkündigen. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich lieb diese Frau über alles. Wie hat sie denn darauf reagiert, als du diesen Hammersatz gesagt hast? Ja, sie hat gesagt, sie würde wahrscheinlich daran zugrunde gehen, wenn ich gehen würde. Mhm. Aber wenn es dann so sein müsste, dann müsste sie es tun, ja. Mhm. Wie alt ist sie? Es ist 23. 23, mhm. Warst du nicht ein bisschen sauer, dass sie allein zu Pro Familia gegangen ist? Und, Eigentlich schon, das war ja auch schon ganz hinterrücks, ne? Mhm. Sonst war, ja. Hat heute Morgen diese Berufsfindung hier angerufen. Mhm. Und hat mich dann gefragt, wo sie ist, weil sie war letzte Woche 3 Tage krank. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, sie ist ganz normal aus dem Haus gegangen. Mhm. So, und dann habe ich dann mal die Wahlwiederholung gedrückt, so, und dann kam dann halt die Pro Familia ran, ne? Mhm. So, und dann habe ich dann halt direkt wieder aufgelegt, habe gesagt, ich hätte mich verwählt. Mhm. Und später, als sie dann kam nachmittags, habe ich sie zur Rede gestellt. Mhm. So, und dann sagte sie ja, sie wäre in Bonn gewesen beim Arzt. Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie eben nicht beim Arzt war, sondern bei der Pro Familia. Ne? Mhm. Also hatte sie dich auch belogen noch? Ja, sie hatte mich belogen. Mhm. Weißt du, was ich gut fände? Was denn? Wenn du darauf bestehen würdest, dass ihr beide zusammen nochmal zur Pro Familia geht. Mhm. Und dass ihr euch beraten lasst. Dass du mit eingebunden bist in alle Entscheidungen, die fallen. Mhm. Weil das einfach wichtig ist und das musst du ihr auch so klar machen. Weil das einfach wichtig ist auch für eure Beziehung. Egal, was jetzt passiert. Mhm. Dass sie das nicht einfach so alles alleine machen kann. Mhm. Ist sie da, meinst du, dass sie da offen ist? Ich weiß nicht. Mich macht das ein bisschen stutzig, was du erzählst, dass sie dich da angelogen hat. Weil die Beziehung, vorher war die denn gut? War die ja, sehr harmonisch? Ja, in Ordnung, klar. Es gab mal Meinungsverschiedenheiten, gibt's überall, klar. Mhm, ja. Also, und dann war es noch einen Tag spätestens wieder vergessen und dann war wieder alles in Ordnung. Also das ist jetzt mein spontaner Tipp und meine Idee. Versuche zu bewirken, dass sie dem zustimmt, dass sie gemeinsam nochmal so schnell wie möglich zu einer Beratung geht. Mhm, ja, was soll ich denn machen, wenn sie sich nicht drauf einlässt? Ist sehr schwierig, sehr schwierig. Du kannst ja keinen Druck auf sie ausüben. Ich meine, das wäre dann aber auch der Beweis, dass da mit der Liebe zu dir irgendwas nicht stimmt, wenn sie sich jetzt so zumacht. Das musst du einfach klar machen, dass es auch um eure Beziehung geht. Dass es nicht nur um das Kind geht, was heißt nur, es ist nicht ausschließlich, sondern es geht auch um eure Beziehung. Mhm. Ja? Ja, klar. Mach mal, alles Gute. Okay, alles klar. Tschüss. Okay. Tschüss. Kevin. So. Bin ich da? Ja. Und wie? Ja. 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe erstens ein Problem so. Ich bin in einem Motorradclub, also einem bekannten Motorradclub aus Deutschland, aus Düsseldorf. Mhm. Und ich habe das Problem, ich habe einen Sohn, eine Freundin und eine Ausbildung jetzt. Also ich bin in der Ausbildung und ich möchte aus dem Motorradclub raus, aber das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So. Mhm. Was gefällt dir denn nicht in oder an diesem Motorradclub? Ich habe halt Dinge gemacht, die ich jetzt nicht sagen möchte, so oder teilweise noch mache, was mir überhaupt gar nicht passt mehr. Also die so ins Kriminelle gehen. Genau, ja. Und vielleicht hast du vielleicht auch gehört, so vor 2 Tagen so von Mainz mit den Kronzeugen und so. Ja. Und also mit den Jungs ist gar nicht so zu spaßen so und das heißt, du hast einige, womit wir beim Thema von morgen werden, einige Schulden schon auf dich geladen. Ja. Du hast Sachen, hast schon einiges im Kerbholz? Ja, ich habe auch schon mal hier auf der Wochestraße in Köln, war ich auch schon mal. Mhm. Und möchte ich auch nicht sagen, wie lange und so. Und auf jeden Fall möchte ich meine Familie nicht verlieren und ich möchte einfach nur meinen Job, meine Ausbildung fertig machen, normal leben. Wie lange, bist du wirklich 20 Jahre erst alt? Ja, ja. 82 bin ich schon. 82. Wie lange bist du denn in dieser Gruppe schon? 18 Monate. Mhm. Was würde passieren, wenn du sagst, ich, Jungs, ich trenne mich von euch, ich will hier raus? Was passiert dann? Ja, dann wäre ich ziemlich, weil ich sag mal, eine gute Position habe, sage ich jetzt so, und hoffe, dass auch jetzt keiner mithört aus dem Club, dass ich ziemlich mit meinem Leben zu spielen hätte. Also das heißt, ich es nützt nichts, dass ich wegziehen würde aus Deutschland oder so, weil derjenige gesagt hat, wir sind auch in Amerika und all sowas. Ja, und da halt habe ich schon... Gibt es vergleichbare Fälle, die du mitbekommen hast, wo Leute aussteigen wollten und es ihnen übel ergangen ist dann? Ja, übel ist harmlos ausgedrückt. So. Also sie sind ermordet worden, oder was? Möchte ich jetzt nicht am Telefon sagen, aber ich habe schon teilweise was mitbekommen. So. Da ist. Haben die denn im Moment eine Ahnung schon, dass du nicht mehr eigentlich bei denen sein möchtest? Oder spielst du deine Rolle noch perfekt? Einer weiß davon und der hat gesagt, ja, das ist ein Problem und ich muss mich halt an diese, wie gesagt, wie soll man sagen, Anweisungen halten. Und das ist nicht so einfach. Es gibt halt Motorradclubs, Motorradfreunde so, und ich bin halt nicht mehr Motorrad, also was heißt Motorradfreunde, reingekommen, sondern ich bin ein festes Mitglied. So, ich habe meinen Bestandteil, ich habe die und die Dinge zu erledigen. Und sag mal, Kevin, wenn das so ernst ist und so heikel ist, wundere ich mich kolossal, dass du mich hier in aller Öffentlichkeit anrufst. Du wirst nicht Kevin heißen, davon gehe ich mal aus. Dennoch ist deine Stimme erkennbar. Wieso gehst du dieses große Wagnis ein? Ja, weil ich einfach nicht weiter weiß. Ich habe mit meiner Freundin stundenlang, nächtelang war ich wach. Ich habe... Die Freundin ist völlig eingeweiht, was da abgeht. Ja, total. Und sie ist auch in der psychologischen Behandlung. Und ich überlege auch, ich bin kurz davor in der Psychiatrie und kann halt aber nicht mehr sagen. Ich bin... mit den Nerven einfach nicht. Ich möchte nur einen Job behalten, mit denen auch nichts zu tun haben. Ja. Nicht mal Freundschaft, was heißt Freundschaft? Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, mit meinen Fragen, um dich nicht zu gefährden. Ich will jetzt nicht zu detailliert fragen, damit du nicht noch mehr erkennbar bist. Ja. Dennoch würde mich interessieren, was dich gereizt hat, damals zu dieser Gruppe zu gehen vor 18 Monaten. Ja, und zwar ist das so gewesen. Ich bin halt ich bin früh aus der Familie raus und habe dann halt auch mal, wie gesagt, in Köln auf, JVA halt das abgesessen, was ich halt gemacht habe damals. Und dann hatte ich halt, kam ich in schlechten Kreisen rein, Kneipen, so, die man eigentlich nicht auf der normalen Straße findet, so. Abseits und so, und dann habe ich mich halt eingelassen, dann war ich erst da, dann habe ich mit denen geredet, mich auch für interessiert, so, dann wusste ich erst gar nicht, dass das so ein Club ist, der... Haben die dich mit irgendwas gelockt? Springt da auch Kohle bei rum? Oder ist es einfach so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und diese Macht, die man da irgendwie vermeintlicherweise meint zu haben? Ja, verlockend war es, und das Geld würde auch weiterhin stimmen, sag ich mal. Und ich hätte auch weiterhin, wie man das auch weiß und kennt, meine Sicherheiten, wenn mir was zustoßen würde. Aber ich denke mal, dann kann ich auch ohne leben, so. Aber das ist einfach großer Mist, den ich da gebohrt habe. So. So, du bist völlig am Ende. Du hast keinen Ansprechpartner, du hast richtig Angst. Kann man sagen, du hast Angst. Du gehörst zu einer Gruppe ganz harter Jungs, aber du hast Angst. Ja. Und dir liegt sehr viel am Herzen, dass du deinen Job weiterführen kannst, dass deine Freundin bei dir bleibt und dass du deine Familie nicht verlierst. Genau. Du hörst jetzt im Hintergrund, dass die Musik läuft. Dieses bedeutet, dass diese Sendung zu Ende ist. Ich finde das in diesem Fall jetzt gar nicht so schlimm, weil das, was wir jetzt weiter zu bereden haben, wir nicht in der Öffentlichkeit tun sollten. Nämlich den Rat, den ich oder wir vielleicht für dich haben, sollten wir nicht auf dem Sender verbreiten. Das heißt, du legst jetzt auf und wir, mein Psychologe und ich, wir beide rufen dich gleich nochmal an. Alles okay, klar, in den nächsten 5 bis 10 Minuten. Okay? Ja, danke. Bis gleich. Tschüss. Ja, bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Michael Jansen. Und unser Thema morgen heißt, ich habe große Schuld. Und um 23.15 Uhr beginnt auf Sat 1 die Harald Schmidt Show. Wir sind im WDR und bei 1 Live, morgen wieder da, 1 Uhr. im Radio und eine im Fernsehen. Gute Nacht.